Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór, ich hab schon lar, bonsoir, guten Abend bei Nachttaxi. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Fahren wir heute ein bisschen spazieren. Heute nehme ich Sie mit auf einen der Wiener Literaturwanderwege. Kennen Sie Peter Hammerschlag? Okay, habe ich mir gedacht. Er hat auch nur bis 1942 gelebt. Sagt Ihnen das was? Auffällig viele Wiener Autoren sind 1942 gestorben. Überhaupt auffällig viele Wiener und Wienerinnen. Naja. Der Vater war Hals-Nasen-Ohrenarzt in der Alserstraße. Wie der kleine Peter 6 Jahre alt war und in die Schule kommen sollte, hat ihn die Mutter römisch-katholisch taufen lassen und sich gleich dazu. Vorher waren sie also nicht katholisch. Der Peter hat die Matura in der Albertgasse gemacht und dann ein bisschen herumstudiert und bald angefangen fürs Kabarett zu schreiben. Vor allem für den lieben Augustin, den die Stella Cartmon im Café Brückel aufgemacht hat. Dort im Keller gibt es ja immer noch Aufführungen. Dort war der Peter Hammerschlag Hausdichter, Confrancier und Schauspieler. Oben im Brückel ist die Mutter vom Jura Seufer beim Bridge gesessen. Der Hammerschlag war aber nicht so politisch wie der Seufer. Er hat viel über Wien geschrieben und über Wiener Typen. Wo sind wir denn gerade? Wir sind am Max-Winter-Platz beim Prater. Da können wir jetzt einen Text hören, der heißt Bücherdialog ad infinitum. Depperter, was schaust denn so? Wer ist bei dir deppert? Der was fragt? Geguscht sich auch. Willst du ein paar das scheppert? Rauziger, bist lebensmüd. Wenn's was willst, grau um, bring gleich das Paterzettel mit. Glaubst du, wird dir verkommen? Alles dann trau dich, da herher. Trag dein Gewand zum Tandler. Glaubst mir, graust vor gar nix mehr? Putz dich, welcher Sandler. Geschlecht du dich und sei froh. Schaut's ihm, wie er scheppert. Depperter, was schaust denn so? Wer ist bei dir deppert? Thank you. Haben Sie auch so ein Smartphone? Mit dem können Sie auch selber auf Literaturwanderung gehen. Gehen Sie einfach im Internet auf dort.pw. Ja, dort wie hier, .pw, also Paula Wilhelm. Und da finden Sie Links zu verschiedenen Literaturwanderwegen. Damit können Sie Gedichte dann an einem Ort hören, der zum Gedicht passt. Da finden Sie zum Beispiel auch Texte von Jura Seufer oder Fritz Grünbaum, von Ada Christen oder Hertha Kräftner, aber auch von Leuten, die noch leben und dichten, von Richard Weiss und Stefan Eibel-Erzberg, von Martin Auer und Sophie Reier und noch ein paar. Wir fahren gerade über die Aspernbrücke und da können wir uns jetzt das Lied der Donaukanalschiffer anhören. Steif weht die Brise von der Postsparkasse. Am Ufer steht ein junges Paar gepaart. Ein stolzes Schifflein wiegt sich auf dem Wasser. Die Flagge trägt, der Donaudampfschiff fährt. So willst du wirklich in die See heut stechen? Heut macht sie Wellen und ist bös und grün. Dem Mädel will es schier das Herze brechen, doch der Matros umfasst sie und ruft kühn. Seemannsliebchen, wart am Kanale, wart mein beim Leuchtturm der Urania. Ich fuhr die Strecke schon viele Male, halt mir die Treu, bald bin ich wieder da. Die Friedensbrücke will ich von dir grüßen, und kühne Taten will ich stolz bestehen. Ein kleines Vögelein zu ihren Füßen, das singt so lieb, auf Nimmerwiedersehen. Schon sieht zum Schiffmann die Matrosen wallen, und die Fregatte schwenkt ihr Schaufelrad. Sie führt nach Port of Salzgries Teppichballen und Dauerwellen fürs Dianabad und Würfelzucker für das Café Silla, für den Reithofer 12 Stück Autopneu. Dann macht die Schiffssirene einen Triller. Das Mädel weint gar sehr und ruft: Ahoi! Seemannsliebchen, wart am Kanale, falsch ist dein Liebster, wie Matrosen sind, wird dich betrügen, ach, viele Male, in jedem Hafen gibt's ein schönes Kind. Eins wird er auf der Schwedenbrücke küssen, eins wird an der Rossauerlände stehen, ein kleines Vögelein zu deinen Füßen, das singt so lieb, auf Nimmerwiedersehen. Bei Cap Tonello bäumen sich die Wogen, das stolze Schiff ringt mit der falschen Flut, da ruft er schon im Todeskampf verbogen: Du grüne See, verschling mein rotes Blut. Herr Kapitän, lass alle Segel reffen, das ist der letzte Wunsch, den ich noch hab. Ihr Wellen sollt grad in die Brust mich treffen. Auf, Jungens, fix, grabt mir mein Seemannsgrab. Seemannsliebchen, wart am Kanale, dort, wo am Keh die bunten Muscheln sind. Was weinst du, Mädel, mit einem Male? Was macht die schönen Augen tränenblind? Dein Liebster wird die Tramwehr nehmen müssen, doch kann er auch zu Fuß nach Hause gehen. Ein kleines Vögelein zu deinen Füßen, das singt so lieb, es gibt dein Wiedersehen. Unter einem Regenschirm am Abend hakt man sich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm am Abend kann es Gott sei Dank nicht anders sein. Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach, wenn es klopft, wenn es tropft auf ein Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend: Sagt euch ruhig, du, ich deck euch zu. Manche brauchen himmelblauen Himmel, Jasmin und Primel zum Glücklichsein. Andere brauchen, wenn sie Liebe schwören, den großen Bären und Mondenschein. Doch wenn es regnet und gewittert, nehmen das alle Pärchen drum. Mich hat sowas nie erschüttert. Ich weiß auch warum. Unter einem Regenschirm am Abend hat man sich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm am Abend kann es Gott sei Dank nicht anders sein. Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach, wenn es kommt, wenn es tropft auf ein Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend, sagt euch ruhig zu, ich deck euch zu. Manches Herz wird schwach, wenn es klopft, wenn es tropft auf ein Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend, sagt euch ruhig zu, ich deck euch zu. Von der Aspernbrücke haben wir es nicht weit zum Brückel und da schauen wir halt jetzt einmal kurz hinein in den Keller vom lieben Augustin. Außer dem Peter Hammerschlag sind dort zum Beispiel der Leon Askin aufgetreten, der Fritz Mulia, die Gusti Wolf. Und der Hammerschlag hat die Legende vom Dialekt vorgetragen. Legende vom Dialekt, den artigen Kindern von Prag, Brünn und Olmütz gewidmet. »No geht sich nicht Lampel mit freundlichem Sinn? Es ist halt noch blöd wie ein Kind. An Viecherl ist ja nix dran und nix drin, wie schlecht mancher Leute doch sind. Also, dass ich nicht lieg, was glauben Sie dann? Ein Jaguar springt sich voll List, so stinkende Katz mit so Nägel dran, und dass er es herrlich jetzt frisst. No Lampel gibt sich ins Zittern gleich und macht ihm noch schön einen Knicks, das Armitschgerl war am Körper ganz bleich, aber Jaguar, wie wenn nix. Drauf sagt's ihm, no was so Lampel schon spricht. Es ist nicht nur wegen Gefühl, ich muss mich nur wundern, no ja, wie denn nicht, dass sich ihnen so etwas will. Nicht wegen Vergönnen, bitte, das nein, no fressen's nur, wann's ihnen schmeckt. Mir möchten sich gut haben, jedoch allein verdauen sie auch Dialekt? Also sprach der Jaguar, friss ich ihn nächstes Jahr. Thank you. Neben dem Brückel beim Lueger-Denkmal können Sie übrigens einen feinen Text über den Dr. Lueger hören, von einem Robert Ascher. Den kennen noch weniger Leute als den Hammerschlag. Aber wir fahren jetzt weiter zur nächsten Wirkungsstätte vom Hammerschlag, zur Literatur am Naschmarkt. Die Literatur am Naschmarkt war im Café Dobner, Ecke Wienzeile, Getreidemarkt, dort, wo heute das Wein und Co. ist. Für die Literatur am Naschmarkt hat auch der Hans Weigel geschrieben, der Friedrich Thorberg, der Jura Seufer und noch ein paar andere. Hier hat also auch der Hammerschlag seine Grotesk-Gedichte vorgetragen. Das nächste verdient diese Bezeichnung ganz sicher, es heißt Genügsamkeit. Schon wieder kommt Sehnsucht, um mich zu benagen. Sven Hedin, Jack London. Ich möchte einen Löwen seit Tagen erjagen. Was sag ich, seit Monden. Das Ofenrohr ist ein Gewehr für den Kenner. Mit Mühe nur schlepp ich's. Als Lagerfeuer der Spiritusbrenner inmitten des Teppichs. Die Katze, für deren Charakter ich bürge, sei Löwe der Lüge. Jetzt fehlt noch der Aasgeier aus dem Gebirge. Kanari, nun fliege. Horrido! Der Teppich brennt hell. Es ist zwecklos, die Tinte darüber zu schütten. Ich müsst ihn wohl samt der Ofenrohrflinte der Wirtin vergüten. Die Katze ist nach dem Kanari geklettert. Ihr Auge blickt glutig. Vorher hat sie mir noch die Brille zerschmettert. Doch ich fühl mich mutig. Die Tür ist verriegelt. Die Wirtin, die Memme, hör ich lamentieren. Das sind die umwohnenden Negerstämme, die mir gratulieren. Halali. Jetzt fahren wir über den Getreidemarkt und die Neustiftgasse hinaus zum Spittelberg.

Wo wollen Sie aussteigen? Irgendwo in der Stadt drinnen, trifft sich gut. Da kann ich Ihnen noch das berühmteste Gedicht vom Hammerschlag vorführen. Na, das berühmteste ist wahrscheinlich das Krüppellied. Da haben wir jetzt keine Aufnahme davon. Gerübeln haben sowas Rührendes. Kennen Sie sicher. Aber ja, ganz berühmtes Gedicht trotzdem vom Hammerschlag. Zumindest das eine Zitat ist sehr berühmt. Sie werden es dann gleich merken. Aber vorher muss ich Ihnen leider noch die gute Laune verderben. 1938 war es natürlich aus mit der Kabarettherrlichkeit in Wien. Im Ständestaat ist ja noch so manches gegangen. Da hat man sich noch mit der Zensur seinen Spaß erlaubt. Aber unter den Nazis war es vorbei. Nicht-Arier haben sowieso nirgends auftreten dürfen. Ein paar Arier, die übrig geblieben sind, haben versucht, im Wiener Werkel weiterzumachen. So hat die Literatur am Naschmarkt dann geheißen. Aber die haben halt nur die Witze gemacht, die sie machen durften, und das war nicht sehr witzig. Vom Hammerschlag gibt es noch einen Text, den er unter falschem Namen fürs Wiener Werkel geschrieben hat. Auf der Lüneburger Heide und der Simmeringer Hart. Aber der ist so harmlos, dass es dem Hammerschlag wahrscheinlich selber peinlich war. 1938 ist der Peter Hammerschlag also nach Jugoslawien geflüchtet, aber schon nach 3 Monaten ist er dort ausgewiesen worden und nach Wien zurückgekommen. Die Wohnung der Eltern in der Alserstraße ist arisiert worden und er hat mit ihnen in einer Sammelwohnung am Salzkreis gehaust. Er ist dann zur Zwangsarbeit in einer Lehrgutsammelstelle im Messegelände eingeteilt worden. Die Eltern sind im Juni 1942 nach Theresienstadt deportiert worden und dort gestorben. Da ist er aber schon untergetaucht. Der Kapellmeister des Burgtheaters, Alexander Steinbrecher, der auch ein Komponist war, hat ihn bei sich zu Hause versteckt. Wenn Sie also das Lied vom kleinen Wegerl im Helenental hören, dann wissen Sie, dass der Komponist ein mutiger und anständiger Mensch war. Aber als der Hammerschlag einmal aus der Wohnung gegangen ist, vielleicht hat er Luft schnappen wollen oder ist ihm die Decke auf den Kopf gefallen, ist er auf der Straße verhaftet worden. Am 17. August 1942 ist er nach Auschwitz deportiert worden. Zwei Menschen sich lieben und einig sind, dass sie jede Umgebung geniert. Ja, dann suchen sie einen Platz, wo sie alleinig sind, wo kein Onkel spaziert, keine Tante spioniert, wo kein Wirtshaus steht, wo kein Wachter geht, wo sie höchstens ein Eichkatzel sieht, wo sich gleich jede Wolke am Himmel verzieht. Kurz und gut, ein Naturschutzgebiet. Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental, das ist für alte Ehepaare viel zu schmal. Die Jungen aber müssen einkenken, und das ist schön, und das ist schön. Das Gras, das dort wächst, macht keine grünen Flecken. Beim ersten Busserl schauen sogar die Bäume weg und kriegen dann als Dank dafür ein Herz mit Jahreszahl. Am lieben kleinen Wegel im Helenental, bei Baden, bei Baden, bei Baden, bei Wien. Wenn auch dort viele Paaren auf einmal sind, stört das eine das andere nicht viel. Jeder stellt sich dort taub, wenn es sein muss, auch blind, weil doch jedes fürs Gefühl ganz was Ähnliches will. Und dem Schneck und der Schneckin genügt ein Haus, und zu zweit hüpft der Heuschreck durchs Gras, und der Klee, der kommt dort nur vierblättrig raus, und zur Häsin so leise der Haas. Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental, das ist für alte Ehepaare viel zu schmal.

auf diesen literarischen Fahrtendienst aufmerksam machen kann. Also dann, gute Nacht, Ige Celer, Dobranoc, Bonne Soirée.